aus diesem Tisch hier. Bin aus dem Spiel raus. Ich kenn nicht die Leute, deine Fotos im Haus. Wenn ich dich geliebt je oder nie, ist ne schreiend Schand, wenn ich dich geliebt je, deinen Namen ich gekannt. Du brauchst keinen Anwalt, ich beanspruche nichts, musst auf gar nichts verzichten, denn ich nehme nichts. Ich brauch keine Geliebte, nein, nein. Mieses Biest ist jetzt zahm, ich brauch keine Geliebte. So blas aus die Flammen, man wird keinen vermissen. Es gibt gar nichts dafür. Bisschen für bisschen, die Schnur trennen wir. Wir verschwenden den Schatz, oh nein, nein, den die Liebe auch nie bot. Ich weiß, du kannst fühlen es, dass sich am Mut erholt. Einen Grund nie für das, was ich wurde. Ich hatte diese Ausflüchte, sie sind fad und absurd. Ich brauch kein Verzeihen, nein, nein, nein, nein, nein. Schuldzuweisung fällt aus, ich verlasse diesen Tisch hier. Bin aus dem Spiel raus. Ich verlasse diesen Tisch hier. Bin aus dem Spiel raus.